Schienen. Im Herzen zu die große Fresse mein, das Radikale immer übertrieben. Keine Ahnung, was Kult überlebe ich, und das stört noch mehr Bauten. Dein Schreiben wird laut, wir haben immer Stellung, die schwache Macht zu den Lauten. Hör mir zu, vielleicht kannst du mich verstehen. Es sind viel mehr zu lohnen, den Weg an das Ziel zu gehen. Lass es sein, ob es dich doch nicht von uns nicht stört. Und nimm es jetzt zu Kenntnis, dass du nicht zu uns gehörst. Geht niemals auf, wir sind nicht allein. Geht niemals auf, am Ende werden wir stärker sein. Geht niemals auf, zieh dir uns auch in den Blick. Geht niemals auf, wenn wir mal nicht mit anderen Zielen. Gedanken zu verstehen. In guter Zeit ist alles sowieso vorbei. Willst du dann für die Zeit schämen? Doch das ist egal, was du da machst. Niemand wird sich nach dir sehnen. Hör mir zu, wir von mir eine kleine Rat. Und kein Wille ist auch kein Weg. Kein Wille zeigt mir volle Fahrer.